Das Thema meines Vortrags ist die Behandlung sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 600 bis 650.000 italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943 bis 1945. Ich beziehe mich heute auf die zur Arbeit eingesetzten italienischen Soldaten. Ziel war es, neben der Haltung der Reichsleitung auch die Arbeitseinsatzkompetenzen auf der mittleren Verwaltungsebene zu berücksichtigen. Außerdem wurde nachgeprüft, wie die Situation vor Ort, das heißt in den Firmen selber, für die italienischen Militärinternierten, abgekürzt IMI, aussah und wie diese selber diese Bedingungen empfunden haben. Eines muss vorweg angemerkt werden. Die Akten der mittleren und unteren Verwaltungsebene geben in erster Linie Aufschluss über die Situation der größeren Betriebe, der Rüstungs- und Schwerindustrie und im Bergbau. Die Situation in der Landwirtschaft, wahrscheinlich deshalb, weil die Internierten dort einzeln untergebracht wurden, sowie in mobilen Schadensbeseitigungstrupps und in Baukolonnen, in denen sie auch häufig eingesetzt wurden, ist allerdings viel schlechter dokumentiert. Das im Folgenden genannte bezieht sich also auf die Arbeitsbedingungen von etwa 50 bis 60% der Internierten. Neben den offiziellen Quellen wollte ich auch die Internierten selber zu Wort kommen lassen. Um die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen, die oft eklatante Unterschiede aufwiesen, besser rekonstruieren zu können, wurde die Erinnerungsliteratur der IMI sowie mehrere schriftliche Befragungen nach einem chronologischen und thematischen Raster eingeordnet und ausgewertet. Mithilfe der ANEI habe ich darüber hinaus einen 7 Seiten umfassenden Fragebogen an 300 ehemalige Internierte in ganz Italien verschickt, von denen etwa 160 antworteten. Schließlich wurden mehrere Interviews durchgeführt, sodass ich insgesamt über biografische Angaben von 300 bis 400 ehemaligen Internierten verfüge. Die Situation der IMI soll im Folgenden aus 2 Blickwinkeln betrachtet werden. Erstens, zunächst soll aus der Perspektive von oben, das heißt aus der Sicht der Reichsleitung, der mittleren Instanzen und der Firmen, der Arbeitseinsatz und die Behandlung der IMI beleuchtet werden. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Probleme zu Beginn des Arbeitseinsatzes auftraten und zum anderen betrachtet werden, welche Methoden angewandt wurden, um die schwache Arbeitsleistung der IMI zu heben. Exemplarisch beziehe ich mich da in erster Linie auf die leistungsabhängige Ernährung. Zweitens wurde aus der Perspektive von unten, das heißt aus der Sicht der Internierten, die Ernährung und ihre Behandlung durch die Wachmannschaften, Vorarbeiter und Kollegen, soll aufgezeigt werden, und zwar am Arbeitsplatz. Ich komme nun zu dem ersten Bereich, der Arbeitseinsatz aus der Sicht von oben, zunächst zu dem Beginn des Arbeitseinsatzes der IMI. Die deutsche Niederlage in Stalingrad brachte auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes einen eindeutigen Wendepunkt. Neben einem ständig steigenden Bedarf an Frontsoldaten, der durch die zunehmende Einziehung von bisher UK, also unabkömmlich gestellten Arbeitskräften, den Facharbeitermangel verschärfte, stieg gleichzeitig der Bedarf an Rüstungsarbeitern. Der vermehrte Einsatz von deutschen Arbeitskräften gelang nicht in dem Maße wie beabsichtigt. Transporte mit ausländischen Arbeitskräften trafen trotz zunehmend brutaler Anwerbemethoden nicht in dem erwarteten Ausmaß ein. Diese Gründe machten deutlich, dass der Einsatz von mehr als 500.000 Menschen im Herbst 1943 für die deutsche Rüstungsindustrie von entscheidender Bedeutung war. Dementsprechend groß war auch das Interesse der einzelnen Industriesektoren, sich in größtmöglichem Umfang italienische Arbeitskräfte zu sichern. Es kam zu einem überstürzten Einsatz der IMI, dessen Betreiber in erster Linie der Rüstungsminister Speer war, der in größtmöglichem Ausmaß Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie beanspruchte, sodass die Landwirtschaft und der Bergbau nicht die im Verteilungsplan der Vierjahresplanbehörde vorgesehenen italienischen Arbeitskräfte erhielt. Es gab enorme organisatorische Probleme. In einzelnen Wehrkreisen war vielfach weder die Anzahl der verfügbaren Italiener noch die Art ihres Einsatzes, noch die Unterbringungsmöglichkeiten geklärt, ganz zu schweigen davon, wie die IMI nun im Einzelnen behandelt werden sollten. Das schaffte meines Erachtens den mittleren Instanzen und den Firmen in der Frage des Arbeitseinsatzes und der Behandlung relativ große Entscheidungsfreiräume. Das eigenmächtige Vorgehen der GAU-Arbeitsämter, der Rüstungsdienststellen und der GAU-Leiter ist in der ersten Zeit ihres Einsatzes ein ständiger Anlass von Konflikten. Der unvorbereitete und überstürzte Einsatz führte dazu, dass diejenigen Betriebe oder Institutionen den größten Teil der IMI erhielten, die ihre Ansprüche am schnellsten geltend machen konnten und sich vor allem in der Lage sahen, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Beginn des Arbeitseinsatzes der IMI brachten für die meisten Betriebe zunächst erstmal eine Ernüchterung. Zwar ist in allen Wehrkreisen eine Erleichterung in der Arbeitseinsatzlage festzustellen, aber sie betraf lediglich das Problem an Hilfsarbeitern. Das Kernproblem, der Facharbeitermangel, konnte durch den Einsatz der IMI jedoch nicht gelöst werden. Eignungsprüfungen einiger Firmen ergaben, dass ein großer Teil der Italiener aus der Landwirtschaft stammte oder dies zumindest vorgab, oft in der Hoffnung, dann in die Landwirtschaft zu kommen. Und nur ein kleiner Teil wurde für die Anlernung vorgesehen. Dementsprechend wurden in den Betrieben auch nur zunächst ein kleiner Teil der Internierten ausgebildet. Der größere Teil wurde jedoch zu Hilfsarbeitertätigkeiten herangezogen und das bedeutete eine schlechte Ernährung und Behandlung. Zusätzlich zu der geringen Ausbeute an italienischen Facharbeitern waren die Firmen häufig auch über die geringe Arbeitsleistung der IMI enttäuscht. Schlecht war ihre Arbeitsleistung meines Erachtens dort, wo die Ernährung und die körperliche Anstrengung nicht angemessen war und dort, wo sie berufsfremd eingesetzt waren. Unzureichende Leistungen zeigten sie auch dann, wenn sie in Großbetrieben eingesetzt waren, nicht zu längerfristig orientierten Anlernungsmaßnahmen herangezogen wurden und in ihren Sommeruniformen im Winter mit Außenarbeiten beschäftigt wurden. Die Arbeitsleistungen der IMI, die ab Ende 1943 zunehmend in sogenannten Leistungslisten erfasst wurden, lagen weit unter denen der übrigen Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter. Das Problem der mangelnden Arbeitsleistung wurde schon ab 1942 im Zusammenhang mit den Ostarbeitern und den russischen Kriegsgefangenen zunehmend erörtert. In einigen Betrieben hatte man durch positive Anreize, bessere Ernährung, eine langfristig angelegte Anlernzeit und eine bessere Behandlung, konnte man die Arbeitsleistung dieser Gefangenen verbessern. Aber gleichzeitig wurden vor allem im Bergbau und in der Schwerindustrie bei Ostarbeitern und russischen Kriegsgefangenen Zwangsmaßnahmen wie die leistungsabhängige Ernährung und Misshandlung im Fall einer mangelhaften Leistung auf die russischen Gefangenen angewandt, die nur kurzfristige Leistungsverbesserungen brachten und dann einen rapiden körperlichen Verfall zur Folge hatten. Die Auswirkung von positiven und negativen Maßnahmen auf die Arbeitsleistung war also bekannt. Deshalb werde ich im Folgenden darauf eingehen, welche Strategien zur Hebung der schlechten Arbeitsleistung der IMI empfohlen wurden. Und zwar erstens von den oberen Reichsbehörden, allen voran die Wirtschaftsdienststellen und Hitler. Und zweitens, welche Maßnahmen die Firmen in diesem Zusammenhang anwandten. Zu Punkt 1. Die oberen Reichsbehörden empfahlen den Betrieben zur Hebung der Arbeitsleistung die folgenden Maßnahmen. Erstens Verpflegungskürzung für Schlechterleistende, zweitens erhöhte Kontrolle der IMI, drittens körperliche Zwangsmaßnahmen, im Klartext Misshandlung und viertens in einer zweiten Phase, als sich der zunehmende Ausfall der IMI bemerkbar machte und keine größeren Ausländertransporte mehr zu erwarten waren, ab Mitte 1944 schließlich humanere Behandlungsrichtlinien. Ich will mich hier exemplarisch auf den ersten Punkt, die Verpflegungskürzung für Schlechterleistende, beziehen, weil er die gravierendste Auswirkung auf die Situation der IMI hatte. Die italienischen Militärinternierten sollten wie westliche Kriegsgefangene ernährt werden. Aber schon 1943 wurden die Kartoffelrationen aller westlichen Kriegsgefangenen um ein Drittel gesenkt Zwar wurden die Brotrationen ein wenig erhöht, das Blut jedoch in Bezug auf Kalorien und Nährwert keinen adäquaten Ersatz. Grund für diese schwerwiegende Änderung war eine allgemeine Kartoffelknappheit. Besonders alarmierend waren diese Engpässe im Ruhrgebiet, in Sachsen, in Thüringen und in Oberschlesien, also in stark industrialisierten Gebieten mit einem hohen Anteil an Bergbaubetrieben und schwerindustrieller Fertigung. Und in genau diesen Gebieten befand sich auch ein großer Teil der IMI. Der Kartoffelmangel wurde bei den ausländischen Arbeitern zunehmend durch Steckrüben ersetzt, sodass sie gerade in den eben genannten Gebieten selbst Ende 1943 diese reduzierten Kartoffelsätze auch nicht mehr erhielten. Außerdem wurden Steckrüben in Bezug auf Nährwert und Kalorienzahl keinen adäquaten Ersatz. Die Nahrungsmittelkürzung betraf die deutsche Zivilbevölkerung kaum. Es betraf aber die ausländischen Arbeiter und Kriegsgefangenen, die die niedrigsten Verpflegungssätze bekamen, nicht zusätzlich durch das Internationale Rote Kreuz verpflegt wurden, wie wir eben schon gehört haben, und deshalb umso mehr von den deutschen Verpflegungssätzen abhängig waren. Die italienischen Militärinternierten, die Ostarbeiter und die sowjetischen Kriegsgefangenen. Im Übrigen waren die Rationen für Kriegsgefangene so angelegt, dass nur durch eine Zusatzverpflegung durch das Internationale Rote Kreuz eine ausreichende Ernährung gewährleistet war. Alles andere war Leben von der Substanz, und das war der entscheidende Grund, weshalb sich viele Internierte schon nach wenigen Wochen ihrer Gefangenschaft in einer ähnlich dramatischen Lebenssituation befanden wie die Ostarbeiter und die sowjetischen Kriegsgefangenen. Alarmierende Berichte der verschiedenen Rüstungskommandos im Ruhrgebiet über einen Krankenstand in manchen Arbeitskommandos der Schwerindustrie und im Bergbau weiter und einer ständig zunehmenden Todesrate fanden anscheinend bei den oberen Reichsbehörden und besonders bei Reichsminister Speer kein Gehör. Denn ungeachtet dieser Nachrichten empfahl er Ende Dezember 1943 in einem vertraulichen Schreiben an die Betriebsführer die Ausgabe von verschiedenen Essen für besser und schlechter arbeitende Kriegsgefangene. Am 28. Februar 1944 wurde die sogenannte Leistungsernährung von den Ostarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen, wie wir schon gehört haben, auf die italienischen Militärinternierten ausgeweitet. Und das war zu einem Zeitpunkt, als die mittleren und unteren Ebenen, also auch die Firmen, schon wieder umdachten in Richtung auf eine bessere Ernährung, weil die ökonomische Verwertbarkeit der IMI in Frage stand. Diese Maßnahme ist als reines Strafinstrument zu verstehen, da zu diesem Zeitpunkt allen beteiligten Dienststellen klar gewesen sein muss, dass die Leistungsunfähigkeit der Internierten keineswegs, wie es in dem Erlass hieß, durch Faulheit verursacht war. Inwieweit sich dieser Erlass durchsetzte, ist unklar. Es gibt zumindest zahlreiche Hinweise darauf, dass er äußerst schleppend verbreitet wurde. Viele Dienststellen der mittleren Verwaltungsebene wurden erst im Mai 1944 über den Inhalt informiert, kurz bevor das Oberkommando der Wehrmacht den Erlass wieder zurücknahm, da der Krankenstand der IMI immer noch erschreckend hoch war. Außerdem hatte das Oberkommando der Wehrmacht fast gleichzeitig zu dem Leistungsernährungserlass den sogenannten Aufpäppelungserlass herausgegeben, der vorsah, durch die Überführung der IMI in die Landwirtschaft oder in Kleinbetriebe ihren Gesundheitszustand wieder zu verbessern. Das heißt, dass zum gleichen Zeitpunkt zwei völlig widersprüchliche Erlasse zu der Verpflegung der IMI an die nachgeordneten Instanzen weitergegeben wurden. Wie ich im Folgenden darstellen würde, konnten die mittleren und unteren Verwaltungsebenen deswegen zunehmend entscheiden, was, wann und wem weitergeleitet wurde, beziehungsweise was ausgeführt wurde. Meine Befunde sprechen dafür, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die Erlasse der Reichsleitung zumindest in der letzten Phase des Krieges auch tatsächlich immer befolgt wurden. Also es kam zu einem großen Widerspruch von diesen Erlassen und der Wirklichkeit, wie ich feststellen konnte. Dazu kamen die zunehmenden Handlungsspielräume, die Speer den einzelnen Betrieben in der Behandlung der Arbeitskräfte einräumte. Jetzt soll die Frage behandelt werden, welche Strategien die Firmen selbst zur Hebung der Arbeitsleistung der IMI anwandten. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitskapazität der IMI, die die Firmen spontan und ohne Anweisung durch die Reichsbehörden kurz nach dem Einsatz der IMI einleiten, sind sehr unterschiedlich gehalten. Manche Firmen schufen positive Anreize wie eine zusätzliche Mittagsverpflegung oder Leistungszulagen und erreichen damit gute Ergebnisse. Häufiger jedoch scheinen sie zunächst Zwangsmaßnahmen angewendet zu haben. IMI, die er soll, nicht erfüllten, mussten häufig am Wochenende nacharbeiten. Einige Betriebsleitungen veranlassten eine verschärfte Beaufsichtigung durch deutsche Vorarbeiter. Auch schien für viele Firmen die Brutalität zur Hebung der Arbeitsleistung ein akzeptiertes Mittel gewesen zu sein. Aber auch bei der Ernährung der IMI setzten viele Firmen zur Steigerung der Arbeitskapazität an, was die Situation der IMI sicherlich verschärfte. Es ist interessant festzuhalten, dass nicht wenige Betriebe die Leistungsernährung schon Monate vor Hitlers Erlass auf die IMI anwandten. Ich spreche jetzt also von dem Zeitpunkt von November bis Dezember 1943. So wurden häufig auch Betreiben der Firmen die Zulagen gestrichen. Manche Lagerleitungen mussten sogar einschreiten, um zu verhindern, dass den IMI neben den Zulagen noch die Normalverpflegung gestrichen wurde. Der Präsident des Arbeitsamtes Wattenstedt berichtete schon im November 1943, dass die Leistungsernährung schon in einigen Betrieben, Zechen sowie bei italienischen Arbeitskolonnen, die mit Aufräumungsarbeiten in der Stadt Hannover beschäftigt wurden, mit Erfolg angewendet worden sei. Der Wehrkreisoffizier aus dem Wehrkreis 6, der das Ruhrgebiet umfasste, berichtet dagegen weitgehend von negativen Erfahrungen. Gesundheitszustand und Arbeitsleistungen seien deutlich gesunken. Auf der anderen Seite gab es auch zahlreiche Hinweise darauf, dass die Betriebe bei den Ernährungsämtern sich für höhere Verpflegungssätze einsetzten oder bezugsscheinfreie Lebensmittel an die Internierten verteilten. Es setzte sich auch zunehmend durch, dass die Zulagen nicht mehr leistungsabhängig wie am Anfang, sondern zunehmend nach dem Härtegrad der Arbeit verteilt wurden. Allerdings muss festgehalten werden, dass sich dieser Lernprozess bei den Firmen erst im Frühjahr 1944 durchgesetzt hat und das oft nur, weil die körperlichen Ressourcen der IMI in manchen Industriezweigen völlig erschöpft waren. Dieser Lernprozess setzt also zu einem Zeitpunkt ein, als vom OKW bzw. Hitler der Leistungsernährungserlass herausgegeben wurde. Oft war diese Haltung der Firmen auch auf das mäßigende Wirken der kriegsgefangenen Lagerleitungen zurückzuführen. Einige Firmen entschlossen sich in dieser Zeit, die eigenmächtig durchgeführte Maßnahme der Verpflegungskürzung für schlechter leistende IMI wieder zurückzunehmen. Die Reaktion auf den Leistungsernährungserlass war aus rein pragmatischen Gründen deshalb oft negativ, da die ökonomische Verwertbarkeit der IMI in Frage stand. Einige Firmen fertigten regelrechte Kosten-Nutzen-Analysen an, aus denen hervorgeht, dass die IMI zwar bei mittlerer Arbeitsleistung noch billiger seien als deutsche Arbeitskräfte, wenn ihre Arbeitskapazität jedoch noch weiter abfallen würde, einen Verlust bedeuteten. Aber in manchen Arbeitsbereichen erhält sich das Strafprinzip entgegen aller zweckrationaler Erwägungen zur Hebung der Arbeitsleistung, wie beispielsweise bei der Organisation Todt und dem Bergbau. Angesichts dieser Unterschiedlichkeit des Vorgehens der Firmen darf man meines Erachtens den Unternehmen die vorrangige Verantwortung für die innerbetrieblichen Zwangsmaßnahmen nicht absprechen, zumal sie ihre disziplinarischen Machtlosigkeit ständig bemängelten und im Laufe des Jahres 1944 durch den Einfluss der Wirtschafts- und Parteidienststellen entscheidende Befugnisse in diesem Bereich erhalten. Auch in Bezug auf den Arbeitseinsatz und die Behandlung der Arbeitskräfte gab es keine Wirtschaft unter Zwang, wie man zum Teil heute noch in firmennahen Schriften glaubhaft machen will. Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags. Wie sahen also die Internierten selber erstens ihre Ernährung und zweitens die Behandlung und das Verhalten der Deutschen am Arbeitsplatz? Ich beziehe mich nun auf die Aussagen der IMI zur Ernährung. Der Hunger und die damit einhergehende Entmenschlichung ist ein ganz zentrales Element in den Beschreibungen der IMI. Aufgrund der heterogenen Struktur der 350 ausgewerteten Einzelaussagen können bezüglich der Rationen nur Tendenzen weitergegeben werden. Als durchgängiges Element muss allerdings festgehalten werden, dass die Ernährung häufig nicht dem Grad der körperlichen Anstrengung angemessen war. Vielmehr war die Arbeitsleistung und die Qualifikation oder Spezialisierung Voraussetzung für eine höhere, bessere Ernährung. Facharbeiter in der Rüstungsindustrie gaben ihre Verpflegungssätze als höher an als die Hilfsarbeiter. Für die IMI, die bei der Organisation TOT im Straßenbau und mit Befestigungsarbeiten beschäftigt waren, sowie für Internierte, die in Aufräumungskolonnen in den zerstörten Städten arbeiteten, lagen die Rationen trotz hoher körperlicher Anstrengung noch niedriger als bei den Hilfsarbeitern. Besonders schlecht scheint das Verhältnis der Ernährung zum Härtegrad der Arbeit im Bergbau gewesen zu sein. Da bei der Bestimmung der Lebensmittelrationen, der Lagerführung und der Betriebsleitung ein nicht unerheblicher Entscheidungsfreiraum blieb, variierten Qualität und Quantität in den einzelnen Lagern oft erheblich. Darüber hinaus variierte die Lebensmittelversorgung oft erheblich während des Zeitraums der Gefangenschaft sowie innerhalb des Lagers, wenn zum Beispiel ein anderer Lagerführer in das Lager kam. Die Aussagen zahlreicher Internierter stimmen in dem Punkt überein, dass die Versorgungslage in dem ersten halben Jahr ihrer Gefangenschaft am prekärsten war, sich dann teilweise verbesserte und eine weitere Verschärfung im Februar 1945 eingetreten ist. Die Überführung in das Zivilverhältnis, das eben auch schon angesprochen wurde, ab August 1944 brachte auf dem Gebiet der Ernährung zumindest für einen Teil der Internierten eine Erleichterung nach eigenen Aussagen. Ein Drittel der etwa 200 ausgewerteten Aussagen spricht nach dieser Statusänderung von einer verbesserten Verpflegung durch die Firma. Allerdings wurde in 70% der ausgewerteten Aussagen ein höherer Bewegungsfreiraum konstatiert, und zwar durch den Wegfall, also beziehungsweise dass die militärischen Wachen fielen mit der Überführung weg, und dadurch war es möglich, sich relativ frei in der Stadt zu bewegen. Und sie konnten deshalb das in Reichsmark ausgezahlte Gehalt oft in Gaststätten in das sogenannte Stammessen oder Bier umsetzen. Neben der Auswirkung der Haltung der Betriebs- und Lagerleitung auf die IMI wurde die Verpflegung noch von einem weiteren Faktor bestimmt. Es gibt viele Hinweise auf einen blühenden Schwarzmarkt, dessen Betreiber in erster Linie deutsche Lagerangestellte waren. Auch italienische Vertrauensmänner und Küchenangestellte finden gelegentlich in diesem Zusammenhang Erwähnung. Die Beschwerden über Hinterziehung der Lebensmittel waren zahlreich, besonders wenn die Internierten in Gasthäusern untergebracht wurden. Dass die Missstände in den Lagern häufig nicht nach außen drangen, lag offensichtlich an einer Art Frühwarnsystem, mit der sich die einzelnen Lagerführer vor Eintreffen des sogenannten OKW-Beauftragten, der die Zustände in den einzelnen Lagern prüfen sollte, warnten. Zitat: In Kronach fand der Besuch eines deutschen Obersts statt. Wir stellten fest, dass, wie man zu sagen pflegt, die ganze Welt ein Dorf ist. An diesem Tag aßen wir wirklich gut mit vielen Tellern und Bestecken anstelle der roten Terrakotta-Näpfe und der verrosteten Löffel. Zitat Ende. Ich spreche jetzt als Letztes zu dem Verhalten deutscher Vorgesetzter und Kollegen am Arbeitsplatz aus der Sicht der IMI. Die IMI beschreiben zwei Wachgruppen, einmal die militärischen Wachkräfte, die sie im Lager beaufsichtigten und zum Arbeitsplatz brachten, und zum anderen den Werkschutz. Bei den Militärs scheint es nicht unwichtig gewesen zu sein, ob sie alleine oder in Gruppen auftraten. Während sie im Einzeleinsatz noch erträglich waren, konnten sie unter Kontrolle der Kameraden oder schlimmer noch durch den militärischen Vorgesetzten gewalttätig auftreten. Die Kriegsversehrten und Südtiroler werden häufig als brutal, dagegen die älteren Wachen, vor allen Dingen die österreichischen, eher als human beschrieben. Allerdings finden sich mehrere Hinweise, dass die Behandlung durch die militärischen Wachkräfte um einiges besser war als die des Werkschutzes. Der Werkschutz, der in den Fabrikhallen und auf dem Gewerksgelände patrouillierte und ein entscheidendes Kontrollinstrument darstellte, ist aber nur in den größeren Betrieben dokumentiert, während in kleineren Firmen immer noch nach Aussage der Internierten parteitreue Vorarbeiter die Überwachung übernahmen oder sporadische Kontrollen der SS vorgenommen wurden. Die Angst vor den mit gelben Hemden, mit Hakenkreuzbinde bekleideten Wachen des Werkschutzes und ihren Brutalitäten ist mehrfach dokumentiert. In 58% der 330 bewerteten Aussagen aus der Memoirenliteratur, den Umfragen und den Interviews war dem Internierten mindestens einmal Gewalt zugefügt worden. In fast 70% berichten sie von wiederholten Misshandlungen der Kameraden. Die Brutalität der Behandlung zog sich durch sämtliche Berufsgruppen. Das Verhältnis zum Vorarbeiter scheint in vielen Fällen ambivalent gewesen zu sein. Die Behandlung durch Vorarbeiter wird von nahezu 50% der Militärinternierten als gut und von 50% als schlecht oder brutal gewertet. Dennoch schienen sich die Meister eher als die deutschen Arbeiter durch eine fanatisierte Haltung und dementsprechend rigide und brutale Maßnahmen hervorgetan zu haben. Das war jedoch von mehreren Faktoren abhängig, immer noch den Aussagen der IMI zufolge. Zunächst zeigte, wie bereits angesprochen, die Kontrolle durch den Werkschutz sichtbare Auswirkungen auf das Verhalten der Vorarbeiter. Je nach An- oder Abwesenheit konnte es sich diametral unterscheiden. Des Weiteren scheint das Verhalten der Vorgesetzten eindeutig altersabhängig gewesen zu sein. Ältere Vorarbeiter werden häufiger human geschildert als jünger. Wichtig war darüber hinaus die politische Einstellung. Wenn sie den IMI halfen, ließen sie zumindest, wenn auch sehr verhalten, Kritik am Regime und am Krieg verlauten. Schließlich darf der persönliche Faktor, der die Behandlung motivierte, nicht außer Acht gelassen werden. Gerade bei der Generation, die den letzten Krieg schon erlebt hatte, waren die persönlichen Erlebnisse vor allen Dingen, wenn sie in Kriegsgefangenschaft waren, noch sehr lebendig. Bei den deutschen Arbeitskollegen waren dieselben Faktoren für das Verhalten der IMI gegenüber bestimmend. Also erstens das Ausmaß der betrieblichen Kontrolle, zweitens das Alter, drittens die politische Einstellung und viertens das persönliche Element. In kleineren Unternehmen schienen Kontakte zwischen Deutschen und Militärinternierten eher möglich als in großen Firmen. Aber auch hier wird die Befangenheit und die Angst der Deutschen erwähnt, mit den Internierten Kontakt aufzunehmen. Bei den Kollegen kam noch ein weiterer Aspekt dazu, die Frage des Geschlechts. Die weiblichen Arbeiterinnen zeigten sich den Aussagen der Internierten zufolge in der Regel durch eine humanere Behandlung der IMI aus als ihre männlichen Kollegen. Nicht wenige Internierte konstatieren darüber hinaus eine zunehmende Verbesserung des Verhältnisses zu den Kollegen, die auch damit in Verbindung gebracht wurde, dass sich die Situation der Deutschen zunehmend verschlechterte. Zitat, die Freunde, die in einer anderen Fabrik arbeiten, sagen, dass auch sie am Anfang verächtlich als Bardoglios, kaum als Italiener bezeichnet wurden und jetzt zu Kameraden geworden sind. Zitat Ende. Weiterhin schien die Behandlung der Italiener eindeutig von dem Qualifikationsgrad der italienischen Internierten abhängig gewesen zu sein, dem Stand der Anlernungsmaßnahmen und seiner ökonomischen Funktion im Betrieb. Facharbeiter schildern ihre Lage am Arbeitsplatz um einiges positiver als Hilfsarbeiter. Die Beherrschung der deutschen Sprache scheint darüber hinaus eine nicht zu unterschätzende Bedeutung gehabt zu haben. Schließlich scheint die Behandlung durch die deutschen Vorarbeiter und Kollegen in den Arbeitsbereichen, die sich durch eine körperlich besonders kräftezehrende Arbeit bei gleichzeitig relativ niedriger beruflicher Qualifikation, wie beispielsweise im Bergbau, in der Bauindustrie oder bei Aufräumkolonnen, die scheint dort schlechter gewesen zu sein als in anderen Industriesektoren. Ich komme damit zum Schluss und fasse zusammen. Erstens, wenn auch wirtschaftliche und politische Erwägungen in der Reichsleitung in der Behandlungsfrage der IMI zunehmend relevant wurden, so blieben Strafmoment, Rache und erzieherische Maßnahmen als Vergeltung für den sogenannten Verrat länger bestimmend als in den unteren und mittleren Verwaltungsebenen. Grund dafür war bis Mitte des Jahres 1944 die starre Haltung Hitlers. Zweitens, durch die Vielzahl der zum Teil widersprüchlichen Erlasse gewannen die mittleren Instanzen auch in der Frage des Arbeitseinsatzes zunehmendem Handlungsspielraum. Drittens, die Methoden der Firmen zur Hebung der Arbeitsleistung der IMI waren in der ersten Zeit des Arbeitseinsatzes sehr unterschiedlich. Positive Maßnahmen setzten sich jedoch erst im Frühjahr 1944 durch, als die ökonomische Verwertbarkeit der IMI in Frage stand. Diese Maßnahmen, die offensichtlich nach eigenem Ermessen und weniger nach den Direktiven der Reichsleitung getroffen wurden, zeigen, dass es auch auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes der Ausländer 1943-44 keine Wirtschaft unter Zwang gab. Und schließlich viertens, den Aussagen der Internierten zufolge war ihre Ernährung eher von ihrem Qualifikationsgrad und ihrer Leistung als von dem Faktor der körperlichen Anstrengung abhängig. Und schließlich war die Behandlung durch die Deutschen von der Größe des Betriebes, dem Ausmaß der betrieblichen Kontrolle, dem Alter, dem Geschlecht, der politischen Einstellung und von persönlichen Faktoren abhängig.